Es ist einer der neuen Hits auf YouTube, das Musikvideo Hawagiz aus Saudi-Arabien. Frauen singen und tanzen in der Öffentlichkeit unter ihren Niqabs und Abayas, also Gesichtsschleiern und langen schwarzen Gewändern, tragen sie bunte, fröhliche Kleider. Sie skaten, fahren Roller, spielen Basketball und tanzen buchstäblich über Tische und Bänke. Mögen alle Männer ausgelöscht werden, singen die Frauenrechtlerinnen, sie machen uns psychisch krank. Damit spielt das Video auf die vielen Verbote an, die für Frauen in Saudi-Arabien gelten. Sie dürfen beispielsweise nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen, dürfen kein Auto fahren und nicht alleine verreisen. Das Video beginnt mit einem Auto. Mehrere Frauen quetschen sich auf die Rückbank, während am Steuer ein kleiner Junge Platz nimmt. Eine Anspielung darauf, dass selbst kleine Jungs in Saudi-Arabien mehr Rechte haben als erwachsene Frauen. Diese brechen im Video aus, fangen an zu tanzen, fahren Autoscooter auf einer Kirmes und kegeln, sehr zur Empörung einiger saudischer Männer, die im Musikclip mit erhobenem Zeigefinger die Szenen verfolgen. Das Video wurde einen Tag vor Heiligabend hochgeladen und hat mittlerweile mehr als 2,3 Millionen Klicks auf YouTube. Internationale Medien berichten über den Tabubruch. Dahinter steckt ein saudischer Künstler, Kurzfilmemacher und Videoproduzent Majed Alaissa. Er hat bereits in der Vergangenheit mit gesellschaftskritischen Videos von sich reden gemacht. Seine letzten Musikvideos hatten bis zu 38 Millionen Klicks. Alaissa ist dafür bekannt, dass er traditionelle Musik und Dichtung mit modernen Klängen zusammenbringt, auch im zweiten Teil des aktuellsten Videos. Mein Glück ist seltsam, singt eine Frau melancholisch im beduinischen Dialekt, mein Geliebter eine Wundertüte. Ob das eine Anspielung auf die Verheiratungspraktiken in Saudi-Arabien sein könnte, bleibt offen. Auch die Politik kommt ins Spiel. Eine Karikatur des designierten neuen US-Präsidenten Trump taucht auf. Dazu singen die Frauen: Die Männer tun so, als seien sie klug, aber sie sind vom Teufel bewohnt. Harte Worte der Frauenrechtsaktivisten, Reaktionen der saudischen Behörden sind noch nicht bekannt. Vielleicht, weil die saudische Moralpolizei zunächst noch mit einem anderen YouTube-Video beschäftigt ist. Mehrere junge Frauen wurden gerade verhaftet, weil auf einem Privatvideo aus Jeddah, eingestellt auf YouTube, zu sehen ist, wie sie zusammen mit gleichaltrigen jungen Männern auf einer Party sind und einfach ausgelassen feiern.